wartest immer auf mich vorm Spa. Ich rieche dein Chanel und ich fühl mich dir so nah. Wenn wir zusammen kippen, stopfen, rufe ich für dich bei neuen Live an. Denn nur ich weiß, wie man die Warteschleife überlisten kann. Ich liebe dich, wir teilen unser Herz vier. Bei der Antragstellung bin ich bei dir. Ich zeige dir, wo du ankreuzen musst. Danach geht es raus und wir nehmen den Bus. Auto haben wir nicht, uns geht es so gut. Wir spazieren durch Straßen mit Sonnen und Hut. Einen Hut aus Papieren vom Arbeitsamt, den wir befüllen mit Sorgen, dann wird er verbrannt.